heute Nacht. Als erster Klaus, 29 Jahre alt. Ja, Jürgen, ich grüße dich. Und zwar habe ich in meinem ganzen Leben noch nie die Liebe einer Frau erfahren dürfen. Mhm. Ich bin 29 Jahre und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Freundin gehabt, eine Beziehung gehabt. Und es kommt noch besser, in Anführungszeichen. Ich habe in meinem ganzen Leben auch dementsprechend noch nie Sex gehabt. Mhm. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Zungenkuss gehabt. Ich weiß also gar nicht, was das ist. Ich meine, ich weiß schon, was es ist. Nur ich habe noch nie einen Zungenkuss erfahren dürfen. Mhm. Und es hat auch, seitdem ich mich für Mädchen interessiere, so mit 17, 16, 18, auch noch nie einem Mädchen gegeben, was sich ehrlich für mich interessiert hat. Gab es denn Mädchen, die dich interessiert haben? Die gab es zuhauf und die gibt es auch nach wie vor. Es gibt seit 2 Jahren ein Mädchen, das ich immer noch sehr, sehr mag. Ich bin verliebt in sie, aber sie hat einen Freund und ich kriege immer wieder diesen Standardsatz zu hören, du bist nicht mein Typ. Das ist ein Satz, den ich seit 12, 13 Jahren zu hören kriege. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Nun bist du dann auch sehr ausdauernd, ne, wenn du dich mit diesem Mädchen seit 2 Jahren beschäftigst. Ja, es ist so, ich habe sie kennengelernt vor 2 Jahren, im Mai 95, und da habe ich mich so dermaßen in sie verliebt, dass ich innerlich nicht von ihr loskomme. Ich meine, ich habe es akzeptiert, dass sie mich nicht möchte. Sie hat es mir klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Du bist nicht mein Typ, aber wir können Freunde bleiben. Und sie war auch, sie ist immer in schweren Situationen meines Lebens bei mir gewesen, aber halt freundschaftlich. Ne? Und sie hat dir ganz klar zu verstehen gegeben, dass da nicht mehr raus entstehen kann. Richtig, und ich nerve sie auch nicht. Und sag, du, ich bin hinter dir her und ich habe auch die Hoffnung aufgegeben. Aber dennoch, so ganz tief in dir drin, ganz tief in dir, liebst du sie schon? Ja. Mhm. Du sagtest gerade, keine Sexualität erfahren, nicht mal eine Frau geküsst. Wie nah bist du denn überhaupt einer Frau mal gekommen? Es hat sicherlich Situationen gegeben, wo ich Mädchen und beziehungsweise Frauen auf den Mund geküsst habe. Mhm. Klar, bei Silvesterpartys oder Geburtstagspartys. Das ja. Aber mehr ist noch nie in meinem Leben mit meinen knapp 30 Jahren passiert. Wie denkst du selbst darüber? Ja, ich leide natürlich darunter, ja. Und ich bin auch hundertprozentig heterosexuell, Und kriegst du manchmal Momente, wo du in Panik gerätst, dass du denkst, mein Gott, 30 Jahre und noch nichts gelaufen? Ja, das gibt es mit Sicherheit, aber obwohl die Momente sind spärlich gesät, das ist selten. Mhm. Überraschenderweise, muss ich sagen. Beschreib dich mir und uns mal, wie du aussiehst. Ja, also ich bin 1,84 Meter groß. Ja. Bin ziemlich schmal gebaut, also mehr dünn als schlank. Mhm. Ich trage eine Brille und ich muss dazu sagen, das habe ich vergessen, ich habe seit Geburt einen angeborenen Herzfehler. Das heißt, mein Gesicht ist ein wenig bläulich und auch meine Lippen sind etwas bläulich. Mhm. Hatte ich hin und wieder schon mal den Gedanken, dass das Mädchen vielleicht ekeln kann, blaue Lippen zu küssen? Glaube ich nicht. Ich kenne im Bekanntenkreis jemanden, der so eine ähnliche Krankheit oder so eine ähnliche Geschichte hat, wie du sie gerade beschrieben hast. So sehr fällt das ja auch gar nicht auf. Glaube ich auch nicht. Man kommt auf diese Gedanken. Ne? Klar, man sucht nach Gründen, ja. Ja, also wie gesagt, ich bin 1,84 Meter. Also schon durchaus normal, kann man sagen. Wenn man durchaus normal und durchaus sympathisch, wie du jetzt auch hier im Gespräch auf mich wirkst. Ja, danke. Umso erstaunlicher ist das. Ja, ich verstehe es. Gehst du denn so klassisch auch ab und an mal so auf die Piste und hältst mal so Ausschau, weiß ich jetzt, in Diskotheken oder Kneipen? Ja, sicher. Ich habe meine Stammdiskothek, die ist in Solingen und ich gehe auch jeden Montag in eine Jugendkneipe. Ich habe viele Freunde, unter denen auch viele Mädchen sind. Also viel in Aktionen, viel unter Menschen trotzdem klappt es nicht. Ja, ich stehe wie vor einem Rätsel. Platzt du nicht manchmal so, was deine Sexualität angeht, dass du denkst, ich muss jetzt mal irgendwie sowas erleben? Ja, das muss ich dir recht geben, das stimmt, Das auf jeden Fall. Ist es so, dass je länger jetzt die Zeit vergeht, je mehr Zeit vergeht, dass für dich auch die Hemmschwelle immer größer wird und vielleicht auch sogar eine Angst da ist vor der ersten sexuellen Begegnung mit einer Frau? Das eigentlich weniger. Mhm. Also, du meinst Torschlusspanik. Ja, und du würdest dich dessen auch nicht schämen, wenn du jetzt eine Frau kennenlernen würdest und du ihr offenbaren müsstest, also hier mit 30 Jahren habe ich noch keinen Sex gehabt. Nein, das weniger. Mhm. Das weniger. Ich meine, es gibt ja dann auch verständnisvolle Frauen, die dann sagen... Klar, natürlich, ja. Finde ich auch völlig in Ordnung, wenn man das sagt und so. Mir ist gerade eine Sache aufgefallen, am Anfang, was du erzählt hast. Und zwar die Geschichte mit dieser Freundin. Ja. Sowas kann natürlich einen auch, wenn es sich jetzt so eingelevelt hat, wie du es beschrieben hast, sowas kann einen extrem hemmen. Nämlich in dem Sinne, dass man doch kein wirklich offenes Herz und offene Augen für andere Frauen hat. Wenn man jemanden, so wie in deinem Fall deine Freundin, wenn man die doch noch sehr liebt. Das ist richtig, das stimmt. Es ist Folgendes gewesen, vor einem Jahr hatte ich schon Augen für andere Mädchen gehabt. Ja. Ich habe es also auch bei anderen Frauen versucht, die dann auch wieder diesen Standardsatz brachten, du bist nicht mein Typ. Mhm. Dann hatte ich dann aber irgendwann gemerkt, dass ich doch innerlich noch an diesem Menschen hänge. Mhm. Und es ist halt sehr, sehr schwer, von ihm loszukommen. Ja, es ist so tragisch, wenn sie dir ganz klar gesagt hat, da wird nie was laufen. Ja. Deswegen sage ich immer in solchen Konstellationen, dass es, glaube ich, klüger ist, wenn man sich auch nicht auf so eine freundschaftliche Ebene einlässt, weil die für dich ja letztendlich schmerzlich ist. Ja, ja. Ne, du willst ja eigentlich mehr von ihr als nur in Anführungszeichen eine Freundschaft. Ja. Und vielleicht ist man befreiter, zumindest für die anfängliche Zeit, wenn man sich gänzlich von diesen Menschen erstmal entfernt und distanziert und vielleicht später auf ihn nochmal zurückkommt. Nur, wir haben uns mal gegenseitig geschworen, wenn etwas schiefläuft in unserem Leben, wenn etwas ist, immer füreinander da zu sein. Mhm. Und sie kann auch hier nachts um 3, 4, 5 Uhr mhm. anrufen. Genauso kann ich bei ihr, sie hat ein eigenes Telefon. Mhm. Ja, das hört sich alles sehr schön und romantisch an, aber sie liebt dich nicht. Ne? Du musst eine Frau haben, die dich liebt, Mensch. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt sagen würde, oder wenn ich mich jetzt distanzieren würde und jetzt sagen würde, nein, ich bin halt nicht mehr da, wenn du Hilfe brauchst. Nein, das muss es ja auch nicht so. So muss es ja auch nicht sein. Richtig. Wichtig wäre einfach, dass du ganz ehrlich zu dir bist und auch durchaus wirklich offen dich zeigst für andere Frauen, trotz dieser latenten Liebe. Ja, ja. Sicher, aber das Problem, das war ja auch schon vor 1995. Ne? Guck mal, ich war 27 und als ich das Mädchen noch nicht kannte, da war das Problem ja auch schon existent. Wahrscheinlich gibt es hier nur die einzige Lösung, dass du wirklich so gut drauf bleibst, wie du jetzt auch noch bist und dich da nicht runterziehen lässt und es immer und immer wieder versuchst. Ne? Ja. Und ich bin sicher, es wird passieren. Ob es nun diesen Monat passiert oder vielleicht erst in 2 oder 3 Jahren, sei dahingestellt, aber es wird schon passieren. Schlimm ist, wenn man aufgrund solcher Erfahrungen sich dann zurückzieht, ne? Ja, das ja. Und sich verkapselt, dann wird das immer von Jahr zu Jahr schlimmer. Ja, das mache ich nicht. Habe ich nicht so Sorge bei dir. Ja, ich habe mir schon gedacht, wenn ich im Juli 30 werde, dass diese Zahl 30 wahrscheinlich so eine Zahl ist, wo alles aufwärts geht in Sachen Frauen. Ich mein, wahrscheinlich, genau. Ab 30 geht's dann rund. Geht's aufwärts. Genau, da kommt dann die Superfrau. Ich will's hoffen. Aber. Lieber Klaus, ich drücke dir die Daumen. Eine Frage. Ja. Wäre es vielleicht möglich, dass ich eine Autogrammkarte von dir haben könnte? Ja, das ist möglich. Ansonsten bitte ich alle anderen zu schreiben. Einfach an den WDR 1 Live, Redaktion Domian 50 600 Köln. Mhm. Aber wir werden das bei dir irgendwie hindrehen, dass du es so bekommst. Okay? Das ist lieb. Alles Gute. Alles gleich. Tschüss. Ich bin bei dir, ne? Ciao. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Roswitha. Und die ist 36 Jahre alt. Jawohl. Hallo. Hallo. Ja. Leben ohne Liebe. So ist es. Seit 6 Jahren wohne ich schon alleine. Seit 6 Jahren wohne ich alleine, jawohl. Was ist vorher passiert? Ja, ich habe 7,5 Jahre eine Beziehung gehabt. Mhm. Und dann habe ich mit ihm 2 Jahre zusammen gewohnt und merkte dann, dass es nicht mehr so richtig klappte mit uns. Vorher war alles gut und schön, aber wenn man so in einer eheähnlichen Beziehung wohnt. Sich jeden Tag aufeinander auf der Pelle hängt, ne? Ja, doch, und es klappt dann mal hier nicht so und da nicht so. Und irgendwann wuchs mir das über den Kopf und dann habe ich mich von ihm auch getrennt. Also es ging von dir aus? Ja, doch. Ja. Ich merkte auch, dass nicht mehr so die wahre Liebe dahinter steckt, sagen wir mal so. Ja, und seitdem wohne ich jetzt 6 Jahre alleine und ich kann eigentlich sagen, bis jetzt geht's noch. Bis jetzt. Also in diesen 6 Jahren ist nichts gelaufen? Nein. Keine Liebe, kein Sex? Nö, nichts. Und du vermisst es nicht? Sagen wir mal so, bis zum heutigen Tage habe ich es nicht vermisst. Heute denke ich anders. Ja. Ja. Also das hat sich so bis zum heutigen Tag, also in der letzten Zeit meinst du, hat sich das so ein bisschen verändert, das Empfinden? Ja, das Empfinden hat sich verändert. Und zwar ist meine Freundin geschieden oder lebt in Scheidung. und habe jetzt auch einen Freund kennengelernt, sie ist gleichaltrig. Ja, und jetzt werde ich ein bisschen neidisch auf sie. Ach so, ja. Und habe dann auch so mit Kontaktanzeigen jetzt mal ein bisschen gemacht. Und in diesen 6 Jahren, Roswitha, überkam dich dann nicht manchmal so die Einsamkeit? Das ist richtig. Das schon, ja. Ja, doch. Es gab auch mal Tage, wo ich wirklich frustriert war und, ach Gott, jetzt fällt die Welt zusammen. Und du hast auch alleine in einer Wohnung gelebt? Nicht mit deiner Freundin zusammen oder so mit irgendjemandem? Nee, ich bin ganz allein. Ja, es gab dann also schon mal wirklich Tage, wo ich mich total gelangweilt habe. Ja. Aber nun, irgendwie musste man ja da durch. Und wie hast du so, das ist ja immer, also oftmals auch ein Problem als Single. Bist du berufstätig? Ja. Ja, also die Woche über läuft das alles so ganz gut. Abends ist man müde, kommt nach Hause, guckt Fernsehen und sowas. Ja. Aber das Wochenende, ne? Ja, das Wochenende ist manchmal schon dramatisch. Jetzt die letzten paar Wochen war es eigentlich auch extrem, muss ich sagen. Mhm. So bin ich dann sonntags mal ganz alleine mit dem Auto durch die Gegend gefahren, um bloß meine Wohnung nicht mehr zu sehen. Es wurde mir doch auf einmal zu viel. Was hast du so samstags abends gemacht? Fernsehen geguckt. Fernsehen geguckt? Jo, immer Fernsehen. Also nie alleine ausgegangen? Nö, ich hatte auch nicht so die Traute, muss ich ehrlich sagen, mich alleine in der Disco zu stellen oder zum Tanzabend zu gehen oder so. Das war nicht so mein Ding. Ich bin da eher nicht so ein Typ, der nicht so auf Menschen so zugehen kann. Und dann bleibe ich lieber alleine. Und dann sonntags alleine mit dem Auto rumfahren? Jo. Das zieht einen wahrscheinlich dann noch mehr runter, ne? Bitte? Zieht das einen dann noch mehr runter, wenn man dann wieder nach Hause kommt und hat irgend so eine Fahrt hinter sich? Ja, ich habe eine Fahrt mal gemacht, die war dann recht lang. Ich habe mich auch sehr verfahren, da war ich also 6 Stunden sicherlich unterwegs. Da war ich 7:50 abends zu Hause und war eigentlich halb froh, wieder in meiner Wohnung zu sein, muss ich schon sagen. Ja, also jetzt bist du aktiv geworden mit Kontaktanzeigen. Jawohl, irgendwie prickelt es jetzt auch wohl wieder ein bisschen, dass es eigentlich mehr gibt im Leben, als jetzt nur hier rumzuhocken und Trübsalblasen. Ja. Ich möchte eigentlich wieder mehr machen. Ist da schon was daraus resultiert aus den Anzeigen? Gab's ja, heute Abend habe ich sogar einen Anruf bekommen. Hey. Ja, hätte ich nicht gedacht. Von einem Mann? Jawohl. Von einem netten Mann, hoffe ich. Ja, ich weiß es nicht. Von der Stimme her hört er sich ganz gut an. Und ihr habt schon ein bisschen miteinander geplaudert? Jawohl, ja. So gut euch unterhalten, dass ihr euch verabreden wollt? So ist es. Am Ostermontag werden wir uns das erste Mal sehen und ich bin mal ganz gespannt. Ja, das ist natürlich dann eine spannende Sache, ne? Nach so langer Zeit. Ja. Also, die trockenen Tage sollen jetzt ein Ende haben. Ja. Ne? Genau. Nach 6 Jahren. Jawohl. Und dann wünsche ich auch der Roswitha einen tollen Mann. Ja, danke. Und vielleicht eine Beziehung bald wieder. Ja, wir werden sehen, ne? Viel Glück. Danke. Tschüss, Roswitha. Tschüss. Ciao. Hey, der Frank ist dran. 16 Jahre. Ja, hallo Domian. Hier ist Frank. Ja. Mein Problem ist, ich hatte bis jetzt noch keine richtig feste Freundin. Also naja, mit 16 ist ja vielleicht auch noch nicht so ganz schlimm. Ja, das sehe ich auch so, seitdem ich habe jetzt die Sendung verfolgt. Also so schlimm ist es nicht, ist klar. Aber irgendwie, wenn ich die anderen so sehe in meiner Klasse, oder egal, wenn ich irgendwie samstags weggehe oder so, dann haben die alle eine Freundin und ich stehe dann eben wie doof da ohne. Hattest du noch überhaupt gar nichts mit Mädchen oder so Kleinigkeiten schon mal? Kleinigkeiten schon, so Flirten, sowas, schon alles, schon alles gelaufen, bloß fest ist da eben nie was. Ne? Händchen halten schon mal so weit gekommen? Händchen halten, also so kurz, so ja, zwischendurch mal ja, aber so nicht so, dass ich jetzt, weil ich mit dir fest zusammen bin oder weil ich das, nee. Ist das denn so, dass so ein bisschen unwohl fühlst du dich dabei, ne? Irgendwie schon, irgendwie ist man da schon neidisch auf die anderen oder so, dass man... Ist das so wirklich so ein Unwohlsein, das aus dir so kommt, weil du einfach Bock auf ein Mädel hast und Sehnsucht nach einem Mädchen hast? Oder ist das so der Druck von außen, weil die anderen Freunde schon halt irgendwelche Beziehungen haben und du da alleine rumstehst? Nee, das ist ja, weil ich eigentlich gerne jemand hätte, so eine feste Freundin eben. Also nicht, weil die anderen jetzt, das glaube ich nicht, also... Also die machen dich auch nicht blöd an irgendwie, weil du solo bist. Das nicht. Also so kann ich mir auch, ich kann auch meine Freunde so aussuchen, wie ich sie haben möchte. Ja, ja. Und wenn die mich dann doof anmachen, deswegen, dann sind sie nicht meine Freunde. Das Dein bester Freund, hat der eine Freundin? Was? Dein bester Freund im Moment, hat der eine Freundin? Der hatte bis vor kurzem noch eine Freundin, ja. Also. Bist du denn zurzeit heimlich verliebt in eine Frau, ein Mädchen? Heimlich, ist gut gesagt. Also, sie weiß es. Ach, sie weiß es. Es gibt also eine. Es gibt eine, ja. Ja. Und ja, sie hat mir eben keine klare Antwort gegeben. Also, keine Absage, keine Zusage. Aha. Erzähl mal ein bisschen von dieser Geschichte. Ist sie bei dir in der Schule? Nee, ich kenne sie vom Tanzen her und so. Also, ich tanze in Tanzschule und so. Und ja, ich habe mich mit der getroffen und so. Und sie hat eine Freundin. Und deswegen immer mit ihrer Freundin zusammen. Und habe sie nie so alleine rauslocken können. Ja. Und naja, okay. Ich habe sie gefragt und es meinte eben, ja, wegen der Freundin, bla bla. Und was hast du sie gefragt? Ja, sie nett finden und so. Und wie man eben fragt, dass ich sie mehr mag als andere. Mhm. Ja, das ist dann eben... Was hat sie da genau drauf geantwortet? Ja, sie hat sich irgendwie rausgeredet aus der Situation und ja, dann sind wir dabei geblieben. Also mhm. Freunde sind wir so zur Zeit. Ja, ist sie auch in deinem Alter? Ja, sie ist, glaube ich, eineinhalb Jahre jünger oder so. Ja. Also vielleicht wäre es ja ganz gut, wenn... Du findest sie gut, die, das Mädchen? Ja, sie ist ganz nett, ja. Ja, wenn du versuchen würdest, mal mit ihr alleine was zu unternehmen. Ja, das ist das Problem, weil... Dass nicht immer die Freundin dabei ist. Ja, das habe ich mir auch selbst überlegt. Die Freundin ist mal dabei und... Mhm. Schlag dir mal irgendwas vor, ins Kino gehen zusammen oder was ich nachmittags, jetzt ihr Ferien, irgendwie, was ich, irgendwie irgendwas machen. Okay, sie ist jetzt in den Ferien weg, das weiß ich. Ach so, na gut, aber sie kommt wieder. Ja, die drei Wochen, naja. Hast du die Telefonnummer von ihr? Habe ich, klar, ich habe mich auch mit der Freundin, also mit ihrer Freundin eben wieder mhm. getroffen, die sind am Tanzen und so weiter, also das ist bloß das Problem, aber es geht eigentlich auch ums Gesamtproblem, dass mhm. da nie was Festes draus wird aus mhm. den Geschichten, ne? Also ich würde da mit Geduld rangehen, Frank. Also ja. Torschusspanik besteht noch kein Grund dafür, ne? Und wenn das hier mit diesem Mädchen, was da jetzt im Moment angesagt ist, wenn das da nicht so gebacken ist, dann gibt's da noch jemand anderen, die du ganz nett findest? Ich glaube schon, also wenn ja. ich schon jemand finde. Du bist doch nicht schüchtern, ne? Du gehst dann auch schon auf die Mädchen zu. Ja, nicht so immer direkt drauf zu, mhm. also nicht so prall drauf. Nee, aber du bist schon ein bisschen aktiv. Ja, so ein bisschen. Ja. Also dann halte das mal bei und ich würde mit dieser, die aus der Tanzschule, da würde ich noch ein bisschen mehr angehen, versuchen vor allen Dingen mit der mal alleine irgendwas zu unternehmen, wenn sie jetzt wieder da ist. Mhm. Vielleicht ergibt sich dann, vielleicht ist sie auch noch unsicher und weiß selbst nicht so genau und vielleicht erkennt die ja dann erst, was für ein toller Bursche du bist. Und wenn es mit der nichts gibt, dann peile irgendwie eine andere Frau an. Alles Gute. Okay, danke schön. Mein lieber Frank, tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist der Werner und der ist 67 Jahre alt. Guten Morgen, Werner. Ja, guten Morgen, Herr Domian. Ja. Domian, ich war einmal verliebt gewesen, da war ich 25 Jahre, ja? Ja. Da wollte ich mich einer Augenoperation unterziehen und das war eine Tochter von Doktor, Doktor, Doktor. Und ich habe nie damit gerechnet, dass die auf mich stand. War bildhübsch. Mhm. Ich bin nicht hübsch, auch nicht hässlich, aber ich wollte mal sagen, so unternehmungslustig. Ne? Ja. War ich wenigstens. Ja. Und jetzt, in der Zwischenzeit, da habe ich immer gearbeitet, Überstunden gemacht, weit auswärts gearbeitet, ja. Hm. Und dann hatte ich auch, bin immer im Winterurlaub gefahren, habe Ski gefahren, ne, und solche Sachen. Also, mhm. jetzt habe ich ich wäre auch drüber so alles weg, und dann hatte ich auch zwischendurch Mädels gehabt, die hatten mich nur genommen, Halt! Du warst, da warst du 25 Jahre, da warst du in dieses Mädel verliebt. Ja, ja, ich bin weggelaufen. Ich hab gedacht, was warst du doof anschließend? Ja, ich wollte jetzt wissen, was ist daraus geworden, da bist du weggelaufen. Ja, ich bin weggelaufen. Dann habe ich mich mit dem Vater, hatte ich mich auseinandergesetzt, habe ich mich in der Wolle gehabt. Mit dem Doktor, Doktor, Doktor? Ja, ja, ja, genau. Ja, der war Chef, sogar Chef von der Klinik. Ja. Ja. Und da habe ich mich mit in der Wolle gehabt, der sagte, falsch verbunden. Da bin ich nochmal hingefahren mit dem Blumenstrauß, habe mich bei ihr entschuldigt. Aber hat nichts genutzt. Ja, doch. Sie ist hinter mir hergelaufen, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ach. Weil wir beruflich nicht zusammenstanden, ja. Aber die ganze Sache ist dann den Bach runtergegangen. Ja. Ihr seid nicht zueinander gekommen. Ja, wir sind nachher, sie war durchgedreht und sie ist in Urlaub gefahren. Mhm. Und ich sind 4 Wochen nicht gearbeitet, ich hatte keine Lust ja. zu arbeiten. Ja. So, nun ist ja eine ganze Stange Zeit seitdem ja. vergangen, ne? Ja, und seit der Zeit war nichts mehr. Dann hatte ich zwischendurch Ach. Welche, die hatten nur... Weil sie ein Kind hatten oder geschieden oder irgendwie was und da war aber keine Sympathie. Ja. Also, nochmal, um das festzuhalten, Werner, dann ist 40 Jahre keine große Liebe bei dir abgelaufen. Nein, ich hab immer viel gearbeitet, ich habe Überstunden, ich habe weit auswärts in Baracken geschlafen, mhm. ja und so, ja. Und jetzt habe ich, ich wäre auch darüber weggekommen, ja. Mhm. Und jetzt habe ich einen Arbeitsunfall gehabt, ja. Mhm. Und jetzt habe ich einen Arbeitsunfall gehabt und da war ich 62, ja. Mhm. Und das geht noch immer wieder weiter. Und da bin ich 4-mal operiert worden, mhm. an der linken Bein, mhm. da ist 2,5 Zentimeter kürzer, mhm. ja. Und Ja, und also, dann hatte ich doch noch vor ein paar Jahren hatte ich auch, bin ich auch zweimal bin ich mit der Leiter abgerutscht. Jetzt beim letzten Mal, ne? Hier war eine Unfallverhütungsleiter, der Boden war ziemlich glatt und wenn ich mir da was hingekloppt hätte, also ein Brett, da nicht abrutscht, wäre ich entlassen worden, ja? Also zu alledem kommt dann auch noch dabei dazu, dass du jetzt auch noch da deine ja, Krankheit hast. Ja, wenn das nicht wäre, dann käme ich darüber alles weg. Ja, ja. Und jetzt, wenn ich jetzt die Arbeit verweigert hätte, ja? Wenn ich jetzt die Arbeit verweigert hätte, ich bin ein guter Baufach-Spezialist, ja? Spezialbaufacharbeiter. Ja. Und ich kenne mich in allen aus, was alles ist. Und ich hatte Bange, den Arbeitsplatz zu verlieren. Ist klar. Verstehst du? Und ich weiß, und wir hatten eine Firma gehabt, die hatte 40.000 Mark Schaden gemacht. Ja. Berner, jetzt muss ich dir noch mal fragen, das ist ja noch, dann noch ein ganz anderes Thema. Ja, kommt ja alles dazu. Nee, lass mich das fragen. Hast du in all den 40 Jahren das mal bereut, dass du dich damals so verhalten hast? Ja. Das schon? Ja, habe ich bereut. Ich habe nämlich gesagt, Charakter ist nur für Dumme da. Hast du denn jetzt, du bist 67, da, ja. Es gibt ja nur viele, auch ältere Leute, die sich durchaus noch verlieben und große Lieben finden. Hast du noch die Hoffnung, dass du eine Frau findest? Nee, nicht mehr. Das nicht mehr? Nee. Auf keinen Fall mehr. Nee. Ja, und jetzt habe ich ja noch, wenn ich wäre drüber da weggekommen, ne? Und jetzt ist die, wenn ich mir jetzt ein Brett hingenagelt hätte auf den glatten Boden, ja, dann wäre ich entlassen worden. Wohl mein Vorgesetzter, weil ja jeder Bange hat. Die Dinge, ne? Du bist jetzt Rentner, ne? Ja, aber durch Erwerbsunfähig. Ja. Aber wollte ich nicht. Und jetzt bekomme ich 2.500 Mark, ne? Ja. 2.500 Mark Rente. Ja. Und da ziehen die mir 900 Mark ab wegen meinem Unfall. Ach du je. Und das finde ich unverfroren. Stell dir mal vor, ich will den Arbeitsplatz behalten. Ne? Ich will den Arbeitsplatz behalten. Nein, nur ein bisschen nur 67. Du bist dann auch Rentenzeit. Ja, ich will. Mein Lieber. Jetzt müssen wir gleich Schluss machen. Schön, dass du angerufen hast. Und trotz der ganzen Misere, in der du hängst, wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Ja, ich wollte dir nur noch sagen, das geht dir vom Sozialgericht Duisburg und die Frau heißt... Nee, keine Namen jetzt, komm, keine Dritten. Und Beckerin Rechtsanwalt. Werner, mach's gut. Ja, tschüss. Tschüss. Dörte, 30 Jahre, hallo. Ja, hallo Domian. Ja, Dörte. Leben ohne Liebe heißt unser Thema. Ja, ich lebe seit ein und einem Vierteljahr eigentlich ziemlich bewusst solo, weil ich damals mein Studienfach gewechselt habe und eben noch zusehen musste, dass ich jetzt so langsam mal fertig werde. Und du meinst, die Männer würden dich ablenken? Nee, ich habe merkt ganz einfach, wie viel Zeit ich da rein investieren muss, weil ich auch nebenher arbeiten muss. Ja. Und merke ich halt, dass ich auch ein bisschen Zeit nochmal ab und zu für mich brauche und auch meine Freunde zu treffen, um da noch, die ich habe. Was studierst du? Richtung Informatik. Richtung Informatik. Ja. Eine ganz bewusste Entscheidung zur Enthaltsamkeit, sage ich jetzt mal. Nein, enthaltsam bin ich dabei nicht. Ach so, aha. Was sagt uns das denn? Also es gibt schon so eine, so ab und an eine kleine Affäre? Nein. Eine Bettgeschichte? Ich möchte das mal als wohl definierte Nichtbeziehung bezeichnen. Ja, als wohl definierte Nichtbeziehung, ja. Also erlaubt, es ist ein guter Freund von mir und erlaubt es, was beiden Spaß macht. Wenn wir also Lust haben, dann landen wir auch schon mal in der Horizontalen. Ja, ja, das ist doch schon, das ist doch klasse. Du musst auf, also du verzichtest nicht auf Sex, hast aber den ganzen Beziehungs... Schon, aber also nur im Rahmen, wenn ich halt will und wenn es halt gerade passt. Ist klar. Also, weil der auch nicht in der Stadt wohnt, sondern anders und so, wenn wir es halt vereinbaren können, dann wird es halt... Also es gibt einen gezielten Mann, einen Mann, den man gezielt anrufen kann oder mit dem man das dann arrangieren kann. Ja, durchaus. Ja, durchaus. Aber ansonsten eben, das ist also, da würde also nie mehr draus werden. Das ist uns, also dafür kennen wir uns lange genug. Aber definitiv ist es so, dass es keine Liebe gibt im Moment. Nee. Das ist so, ne? Und das ist eine Entscheidung auch, ne, von dir. Ja, weil ich im Juni will ich meine Abschlussprüfung machen und dann noch meine Diplomarbeit beenden, damit ich dann eben endlich mal Geld verdiene sozusagen. Wann dürfen die Männer bei dir wieder anklopfen? Ja, so ab Herbst. Ab Herbst. Wenn ich vor allen Dingen weiß, wo ich hinziehe, denn also man weiß ja heutzutage wirklich nicht, wo man arbeitet. Ja, du gehst da sehr rational ran, ne? Sehr pragmatisch. Sagen wir es mal so, ich will endlich mal fertig werden mit dem Studium. Was passiert denn? Ich meine, wir sind ja da alle nicht gegen gefeit. Also du gehst jetzt in die Uni oder durch die Stadt oder was auch immer und lernst zufälligerweise deinen Traummann kennen. Deinen Traummann. Dann sagst du dann nein, also bis Herbst läuft bei mir gar nichts? Das ist, glaube ich, eine Sache, das wird mir sehr schwer fallen. Das glaube ich, ja. Aber, tja, da also, muss man dann mal sehen, wenn es denn passiert, ne? Ja, gut, dann würde ich das individuell, also in dem Moment dann auch entscheiden, aber ich auf jeden Fall weiß ich, wo bei mir, zumindest würde ich es ganz langsam erstmal anlaufen lassen. Ja. Also, der Traummann läuft dann ja. Das ist eine Sache, wo ich dann auf Verständnis hoffen muss. Ja. Und wenn das nicht da ist, sage ich mal so, dann ist das sowieso, irgendwo muss für solch eine Situation auch mal Verständnis da sein. Also. In einer Beziehung. Und Jungs, von daher, wo auch immer Dorte wohnt, ab Herbst kann es wieder losgehen, dann ist Dorte zu haben und hat alle Fühler ausgestreckt. Ja, ne? Gut, so, es gibt natürlich auch so ein paar attraktive Jungs, aber sagen wir es mal so, viele davon haben auch eine Beziehung. Ja. Und da mische ich mich natürlich auch nicht ein, ja, zum Beispiel. Dorte, vielen Dank für deinen Anruf und toi, toi, toi fürs Examen. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Stefan, 26 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo. Ja, ich möchte erst noch mal kurz was zum Klaus sagen. Ich finde, wenn man eine Frau sucht, dann findet man nie eine. Das ist mir also bisher aufgefallen. Was soll man tun? Gar nichts. Immer, also ich habe bisher auch meine jetzige Traumfrau, habe ich eigentlich dadurch kennengelernt, dass ich absolut keinen Bock mehr hatte auf eine Beziehung. Mhm. Also ja, du warst lange alleine? Ich war lange alleine, ja. Wie viele Jahre? Ziemlich lange. Mit 18 hatte ich die erste festere Freundin. Mhm. Und die Beziehung lief auch ziemlich gut bis zum Schluss und dann hatten wir uns getrennt. Wie alt warst du da? Für 21 rum, als wir uns getrennt haben. Ja, und dann war ich im Ausland und dann ist meine jetzige Traumfrau ins Leben getreten. Mhm. Also ungefähr bis 26, 5 Jahre lang war nix. Gebacken. Ja, aber wenig, total wenig eigentlich. Beschreib mal diese Zeit. Wie hast du die erlebt und wie hast du das empfunden? Eigentlich, ja, so ähnlich wie der Klaus eigentlich. Ziemlich schlimm und ich war eigentlich immer so auf der Suche und immer, wenn ich dann halt wirklich gemerkt habe, nein, jetzt ich möchte jetzt nicht, es bringt sowieso nichts, dann ist halt irgendeine kurze Beziehung mal aufgetaucht oder so. Also bei dir war das nicht so ganz abstinent? Nee, es gab schon Affären und ein bisschen Sex oder. Ja. Nee, also Sex dazwischen eigentlich nicht zwischen den auch nicht. In der langen Beziehung. Nein, ich bin allerdings auch jemand, der kann nur Sex haben, wenn er auch gleichzeitig liebt. Ich bin so altmodisch. Und naja, dann habe ich halt nach meinem Auslandssemester meine Traumfrau kennengelernt. Ja, wie ist das jetzt passiert? Ganz blöd. Wir haben zusammen gearbeitet bei einer Zeitarbeitsfirma. Und ich hatte ein Auto und sie hatte keins und wir sollten beide an der gleichen Stelle arbeiten. Ja, und dann bin ich da ins Büro reingekommen, weil ich sie da abholen sollte und habe zuerst auch noch gedacht, oh Gott, was ist denn das für eine? Und sie hat ungefähr das Gleiche von mir gedacht. Warum hast du gedacht, oh Gott, was ist das für eine? Weil sie so völlig zusammengesunken in so einem Sessel saß, mit einer Kappe auf dem Kopf, das halbe Gesicht verdeckt hat und so. Ja, und irgendwie bei der Arbeit haben wir uns dann ein bisschen unterhalten und dann wurde sie mir halt immer sympathischer. Immer sympathischer und dann, naja, hat es halt irgendwann auch bei ihr gefunkt. Und ja, ich hatte ihr ein Liebesgedicht geschrieben und das fand sie ziemlich süß und dann hat es bei uns halt eben gefunkt. Und jetzt dann, seid ihr das Liebespaar? Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Nein, seit genau einer Woche sind wir getrennt auf Zeit. Jetzt wollte ich gerade schon groß dich beglückwünschen. Nee, wir sind leider... Getrennt auf Zeit, was ist denn da passiert? Ja, sie war dann im Ausland jetzt ein halbes Jahr in London. Und dann ist sie zurückgekommen und ich musste ziemlich viel oder müsste eigentlich immer noch ziemlich viel für mein Examen büffeln. Und habe mich dann auch relativ wenig um sie gekümmert, bin sogar, als sie zurückgekommen ist, zu einer Bekannten in Urlaub gefahren. Am gleichen Tag sogar, einfach weil sie damals schon sagte, ja, ich weiß aber nicht mehr, was ich noch fühle und überhaupt. Ich denke, na gut, das Beste, was man machen kann, ist Sehnsucht zu erzeugen, damit sie merkt, was sie wirklich fühlt. Ja, dann bin ich also nach Rumänien in Urlaub gefahren und bin ja sogar treu geblieben, obwohl es halt auch eine hübsche Frau war. Und danach lief es auch eigentlich wieder. An meinem Geburtstag lief es auch noch ganz gut. Ja, und dann wollten wir Zweijähriges sozusagen feiern und ich hatte Opernkarten besorgt. Und dann hatte ich gesagt, hör mal, wie ist es? Schläfst du dann bei mir oder nicht? Weil sie halt in Semesterferien bei ihren Eltern wohnt. Ja. Und dann kommt diesen Kampf, den hast du schon ein paar Mal beschrieben. Vor 3-4 Wochen hat mal bei dir ein Serbe, glaube ich, angerufen oder ein Kroate, dessen Freundin immer auf die Eltern hörte. Ja, ja. Und da wollte ich auch endlich mal, dass sie sich entscheidet zwischen ihren Eltern und mir eigentlich. Und dann haben wir abends noch einmal telefoniert, weil ich dachte, ich habe sie zu sehr unter Druck gesetzt. Und dann sagte sie, du, ich fühle eigentlich nichts mehr, lass uns auf Zeit rennen. Ja, und seitdem hänge ich hier rum, stiere das Telefon quasi an und warte darauf, dass sie nochmal anruft. Ich glaube, die Grundbotschaft deines Anrufs war, auch bezogen eben auf den Klaus, dass man das mit der großen Liebe nicht großartig forcieren kann, wenn man alleine ist. Dass man da viel auch auf sich zukommen lassen muss. Nee, die Botschaft bezüglich Klaus war eigentlich, dass man nicht suchen soll. Ich hatte aber das Gefühl, er sucht nach einer Freundin. Mhm, ja. Und ja, ich suche eigentlich nicht, ich will sie eigentlich nur irgendwie wiederkriegen. Das bei dir ist eine andere Geschichte, ja. Während dieser 5 Jahre eigentlich, Stefan, hattest du da zwischendurch Phasen, wo du gedacht hast, das gibt nie was mit mir, ich werde nie eine Frau mehr finden? Ja, klar. Mhm. Die Phasen hab ich häufig genug gehabt. Ja, hast du Angst, dass du jetzt eventuell wieder in so eine Zeit zurückfallen könntest? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil du diese Frau auch so sehr geliebt hast oder liebst, ne? Ja, immer noch liebst. Also ich überlege stundenlang, was ich machen kann, weil ich verstehe es auch nicht, dass ihr Gefühl auf einmal weg ist. Vor allen Dingen, weil diese Trennung auf Zeit kann entweder wirklich nur auf Zeit sein oder sollte halt eben leichter für mich sein, dass ich darüber wegkomme. Aber kann beides sein, ja. Beim Letzteren ist es eigentlich genau im Gegenteil dann. Dann wünsche ich ja wirklich, dass da nicht wieder da trübe 6 Jahre auf dich zukommen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. Naja, aber vielleicht, glaubt's ja doch noch. Stefan. Wüsste nicht wie. Kannst du da keinen Tipp geben? Nee, das weiß ich nicht, das ist jetzt wirklich viel zu, da müsste man jetzt ganz ausführlich über die Beziehung reden. Das ist ja auch nicht unser Thema heute Abend. Das ist sehr schwierig, da in 30 Sekunden was Schlaues sozusagen. Mann, Bursche, wie auch immer, alles Gute. Danke. Tschüss. Ja, auch. Tschüss. So, jetzt haben wir 1.32 Uhr, 30 Sekunden Zeit für eine kleine Musikpause. Thema heute Nacht bei 1Live Domian heißt Leben ohne Liebe. Und ich frage euch, wer von euch lebt zurzeit ohne Liebe oder hat sehr lange ohne Liebe leben müssen? Oder wer kann sogar sehr gut ohne Liebe leben? Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich brauche sowas nicht. Ich brauche weder Liebe noch Sexualität. Ich kann gut drauf verzichten. Also wenn ihr mit mir über dieses Thema reden wollt, dann solltet ihr anrufen 0130 2911 oder ihr könnt auch faxen unter 0130 11 51 22. Und jetzt ist am Telefon die Rebecca und die ist 26 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, hier ist Rebecca. Ja. Ja, also ich halte mich für asexuell. Das heißt also, ich kann total gut ohne Sex leben. Mhm. Das macht mir auch überhaupt nichts aus. Wie lange lebst du schon ohne Sex? Also ich hatte das letzte Mal Sex mit 18 Jahren und auch das erste Mal. Mhm. Und also... Wie war das? Das war... Naja, nicht so gut. Also es war auch nicht unglaublich schlecht oder unglaublich scheiße, aber es war eben nicht toll. Mhm. Und seitdem lebst du vollkommen ohne sexuelle Empfindungen, Erfahrungen, Erlebnisse? Ja, genau, richtig. Ja. So auch, dass du auch nicht onanierst? Auch nicht. Auch nicht, gar nichts? Nein. Mhm. Also alles, was irgendwie mit Sex oder mit Sexualität zu tun hat, ja, stößt mich irgendwie sogar ab. Mhm. Hast du irgendeine Ahnung, wie das kommt? Also ich weiß es nicht. Ich bin also nicht als Kind irgendwie missbraucht worden oder bin auch nicht vergewaltigt worden oder irgendwas. Das ist ja oftmals eine Folge davon. Ne? Genau, genau. Also ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß nicht, wie das kommt. Keine Ahnung. Nun ist Sexualität ja eine Geschichte und die Liebe ist die andere Geschichte. Ja. Und oftmals, und ich denke, das ist ja auch das Natürlichste, das gehört zusammen beides. Ja. Hast du auch keine Liebe? Also... Ja. Gehabt in den letzten Jahren? Liebe, also schon, bloß eben bei Männern oder bei den Männern, die ich kennengelernt habe, war das eben immer so, dass wenn die nach einer Weile gecheckt haben, dass auf sexueller Basis nichts läuft, dass die sich dann eben verabschiedet haben. Mhm. Oder so nach dem Motto, du willst ja gar nicht oder nun gib dir mal ein bisschen Mühe. Warst du denn in einen Mann in den letzten Jahren mal richtig verliebt? Ich war verliebt, aber ich kann nicht sagen, dass das die große Liebe gewesen ist. Also die ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Mhm. Weil ich dachte gerade, wenn es, dass man das sicher über einen solchen Weg auch der Zugang gefunden werden könnte zur Sexualität, wenn du einen Mann findest, den du wirklich von Herzen, aus tiefstem Herzen liebst, dass das andere dann sich auch allmählich entwickelt und vielleicht auch aufbricht bei dir. Das kann natürlich gut sein, aber wie gesagt, es ist eben so, ich treffe auch immer Männer oder Jungs, die das also nicht trennen können, bei denen das immer miteinander einhergeht und die auch dann nicht die Geduld haben oder sich nicht die Zeit nehmen, darauf zu warten, bis ich bereit bin. Mhm. Rebecca, bist du sicher, dass du heterosexuell bist? Ja, bin ich. Ja? Also ich hatte vor 3 Jahren mal ein Erlebnis gehabt mit einer Frau, also die sich für mich interessiert hat und die ich auch sehr nett fand. Mhm. Aber an Sex war ich da auch nicht interessiert. Mhm. Also dadurch ist diese Freundschaft dann auch auseinandergegangen. Mhm. Mhm. Und es gibt auch kein auch nicht ansatzweise ein erotisches Empfinden bei Frauen, wenn du sie siehst? Oder? Eigentlich nicht. Also ich komme eigentlich mit Frauen so besser klar als mit Männern. Mhm. Aber das hat nichts mit Sex zu tun. Das ist einfach auf einer, denke ich mal, auf einer mentalen Ebene irgendwie. Mhm. Nun sind das einige Jahre. Schon eine ganze, es sind einige Jahre schon so vergangen. Fühlst du dich dabei wohl? Lebst du gut so? Also ich selber kann eigentlich nicht sagen, dass mich das jetzt irgendwie großartig tangiert. Mhm. Aber es wird eben von außen viel Druck gemacht. Mhm. Also man ist ja auffällig, wenn man keinen Freund hat oder eben, wenn Leute wissen, dass man kein Sexualleben hat, dann wird da eben schon gespöttelt und so weiter und so fort. Nicht? Also von daher ist das Einzige, was mich dann eben so ein bisschen stört. Und überkommt dich nicht auch, wie wir es gerade auch gehört haben, manchmal so ein Einsamkeitsgefühl? Dass du doch, das kommt vor. Mhm. Mhm. Weil eben, es gibt ja eine gewisse Geborgenheit, die einem doch eben nur einen Partner, also einen Sexualpartner auch geben kann. Ja, ja. Und das findet man eben nicht bei Müttern oder Freunden oder Freundinnen. Mhm. Ja. Mhm. Wie denkst du über dein Leben? Was glaubst du, wie es weitergeht? Tja, also ich forciere da nichts. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so zwangartig dahinterher, dass ich jemanden finden müsste. Vielleicht kommt ja irgendwann mal der Richtige. Oder. Aber du bist durchaus offen schon für einen Kontakt, sagen wir es erstmal so. Für Kontakt immer. Ja. Nur eben, wie gesagt, sobald das Sexthema auf den Tisch kommt, ist es eben vorbei. Dann das kotzt mich dann irgendwie an. So. Beängstigt dich? Oder sagen wir so, irritiert dich das, dass du in puncto Sexualität so, ich sag mal so, zu bist? Doch, eigentlich schon. Bist du nicht neugierig, woran das liegt? Weil wahrscheinlich ist es ja nicht gerade natürlich, ne? Neugierig, woran das liegt, sicherlich auch, aber ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht sagen. So neugierig, dass du mal vielleicht darüber nachgedacht hast, das mit einem Therapeuten herauszubekommen? Ich war in Therapie, und aber nicht deswegen, noch wegen einer anderen Sache. Und da haben wir dieses Thema auch angeschnitten, aber das ist irgendwie, das hat nicht so besonders viel gebracht. Also der Standpunkt ist immer noch derselbe. Und man musste ja auch dann selber an sich arbeiten. Ja. Und du willst da auch im Moment nicht weiter drin wühlen? Nee, eigentlich nicht. Ja. Nee, wenn du das nicht willst, dann kann man das auch nicht machen. Dann kann man nur hoffen, dass da in Bälde ein sehr netter junger Mann vorbeikommt, der dich auch erstmal so nimmt, wie du bist. Ja, genau. Ne? Und diese Sachen vielleicht erstmal dann entstehen lässt, also ein Vertrauen auch und eine Grundlage für Erotik und Sexualität. Mhm. Viel Glück. Ja, okay, danke. Tschüss. Ciao. Jetzt ist die Ruth dran. Und die ist 70 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo Ruth. Ja, erstmal schön, dass ich durchgekommen bin, weil das heute gerade mein Thema ist. Ja. Und das auch passt, weil mein Mann im Krankenhaus ist und ich sonst schlecht sprechen kann. Ja. Du weißt ja nichts, was ich in der Redaktion erzählt. Nein, ich weiß gar nichts. Nein. Also, ich bin fast 70. Ja. Und seit meinem 42. Lebensjahr lebe ich mit meinem Mann, was ich fast nicht mehr aussprechen mag, ohne Sex, ohne Liebe, ohne Streicheln, ohne Zärtlichkeit. Ich habe 2 Kinder, wunderbare Kinder, eine Tochter, ein Sohn, Tochter ist Redakteurin, der Sohn ist Arzt. Und also nicht nur ohne Sex, sondern auch ohne Liebe. Ohne Berührung. Wie kommt das? Ja. Das kam von heute auf morgen. Ich habe versucht, mit meinem Mann zu sprechen. Er ist von jeher schon Egoist gewesen und hat halt, wie es früher üblich war, bestimmt, was vorgeht im Haus, im Haushalt. Ja. Ich war auch geldabhängig, musste um jede Mark sagen, also wenn ich was wollte, musste ich sagen und so weiter. Also war ich 42. Ich habe immer wieder versucht, mit ihm zu sprechen. Er ist auf nichts eingegangen, hat mir keine Antwort gegeben, überhaupt nicht. Glaubst du, dass er damals eine andere Frau hatte? Nein. Das wollte ich jetzt gerade anführen. Mein Mann ist nie weggegangen. Und wir zusammen auch ganz selten. Wir waren dann im Kegelclub und da ist es dann auch durch meinen Mann ist es auch zu Ende gegangen, weil er immer seinen Kopf durchsetzen wollte. Und nie ins Wirtshaus, immer nur zu Hause. Ja. Und ich war ein Mensch, der recht lebenslustig war. Sonderbar ist ja, wenn du das so, wie du das erzählst, dass dieses so von heute auf morgen quasi passiert ist. Ja. Ne? Und du hast keine Erklärung dafür. Überhaupt nicht. Weil er sich, ja doch halt, ein der hat mich dann auch gefragt. Aber ich sag doch, eine Erklärung hat er mir gegeben. Ich wollte eigentlich nicht sagen am Telefon, aber er hat mich gebeten, ihm das doch zu erzählen. Ich habe halt immer wieder versucht, mit ihm zu reden. Und dann hat er gesagt, er wäre schließlich im Krieg gewesen. Ich hätte ja keine Ahnung, was das heißt. Und habe ich gesagt, mein Gott, man kann doch lieb sein, man kann sich kuscheln, man kann sich streicheln. Und da kam der eine Satz, soll ich dich vielleicht auf den Arsch patschen? Ja, mein Mann ist gebildet, er ist gescheit, er ist... Ja, und sag mal gut, aber vorher, hattet ihr denn vorher eine zärtliche Beziehung, auch eine erfüllte, liebesmäßig erfüllte? Naja, also wenn ich heute drüber nachdenke, es war nicht so hundertprozentig. Dann habe ich 5 Jahre zugeschaut, ich bin fort, ich bin im Kegelclub, weil ich sehr sportlich bin. Und da waren Einzelpersonen, verheiratete Personen. Mein Mann ist nie mit. Ich habe immer wieder versucht, aber ich habe geh halt mit, nichts. Nur zu Hause gesessen. Nun sind so viele Jahrzehnte vergangen. Ja. Über 30, fast 30 Jahre. Ja, 25 Jahre mindestens. Dann habe ich mir eine Arbeit gesucht, weil ich aus dem Haus raus wollte. Und bin in eine Kaserne gekommen, in die Kantine. Und habe immer mit jungen Leuten zu tun gehabt. Und das war einfach herrlich. Dann kam noch dazu, dass der Sohn sehr lange zu Hause gewohnt hat. Ja. Wir haben eine große Wohnung und da hat er 2 Zimmer. Der hat Medizin studiert, habe ich ja schon gesagt. Und der ist erst vor 4 Jahren ausgezogen, endgültig. Und da habe ich erst so richtig gemerkt, was das für ein Leben ist. Also hast ich kann dir sagen, und mit 45 habe ich dann einen Mann kennengelernt. Aha. Und mit ihm hatte ich eine Beziehung, die über 8 Jahre ging. Zwischendurch immer mal Schluss gemacht. Wusste dein Mann davon? Nein. Ja, ich weiß nicht, ob er es gespürt hat. Habe mich da dann überhaupt nicht mehr. Ich habe mich auch nicht schuldig gefühlt, weil, wie gesagt, ist klar, 5 Jahre. Und ich war ja auch noch jung. Und ich habe aber versucht, immer wieder Schluss zu machen mit dem Mann, weil das einfach kein Zustand war. Und nach 8 Jahren war dann Schluss? Ja, und es war recht trauriger Schluss. Saß ich früh am Kaffeetisch, habe Zeitung gelesen, schlag hinten auf, ich lese eben von hinten und da stand meinem Freund seine Todesanzeige drin. Ach, ganz plötzlich? Der hat schon ein bisschen Herzprobleme gehabt. Und ich habe mir vorher immer überlegt, mein Gott, wie bringst du das bloß fertig, dass der Schluss wird, ne? Und wir sind eigentlich nie so richtig voneinander losgekommen. Gut. Ja. Gab es denn in all diesen Jahren, in den vielen Jahren, Überlegungen deinerseits, dass du dich von deinem Mann trennst? Ja, es war ja so, ich war ja geldabhängig. Und dann, muss ich sagen, war auch noch der Sohn da. Und dadurch, dass ich mir dann eine Arbeit gesucht habe, hatte ich eigentlich Abwechslung. Mein Mann hat gearbeitet, der war ja auch nicht da. Und wolltest dann diesen endgültigen Schritt nicht? Wollte ich, ja, da habe ich eigentlich immer gezögert. Auch bereust du das heute? Ja, sehr. Würdest du sagen, dass das eigentlich so der letzte Teil jetzt deines Lebens, die letzten Jahre, dass es sehr unglücklich war? Ganz furchtbar. Also vor allen Dingen seitdem der Sohn ausgezogen ist, endgültig, ne? Jetzt ist dein Mann im Krankenhaus im Moment. Ja, der ist seit 4 Jahren, ist er schon das 6. Mal im Krankenhaus. Mhm. Wie verkehrt ihr überhaupt noch miteinander? Überhaupt nicht. Ja, ich meine, redet ihr denn noch miteinander? Ja, früh, wenn es zum Einkaufen geht, sage ich ihm, was er einkaufen soll, weil er noch einigermaßen mit 2 Krücken geht, er, ja. Mhm. Aber er muss laufen, deswegen lasse ich ihn einkaufen. Mhm. Und das ist aber auch alles. Ihr streitet auch gar nicht mehr? Überhaupt nicht. Ja, und wir streiten ab und zu schon mal. Im Prinzip ist alles, alles tot zwischen euch. Ja, und da kommt alles raus, was ich so aufspeichert, ne? Mhm. Ist natürlich so, wir haben eine große Wohnung, jeder hat sein Wohnzimmer, jeder hat sein Schlafzimmer, ja, und da sehen wir uns praktisch kaum. Ich möchte dich jetzt mal was fragen, was vielleicht ein bisschen hart ist, aber ich frage dich das trotzdem. Wahrscheinlich hast du insgeheim auch darüber nachgedacht. Die Vorstellung, dein Mann stirbt, was für Gefühle löst das in dir aus? Ja, das war schon mal so weit, fast so weit. Da ist er ohnmächtig geworden, hatte einen Gehirnschlag gehabt und ich habe ihn zufällig gefunden. Mhm. Ja? Ich habe alles gemacht, obwohl er über 1,85 ist, ein großer, schwerer Mann ist und ich bin nur 1,62 klein. Mhm. Ich habe alles gemacht, wir haben eine große Wohnung, haben vom Bad Stuhl für Stuhl vortransportiert ins Bett, nass und abgewischt, jedenfalls habe ich alles für ihn gemacht. Und da hat er das erste Mal zu mir gesagt, Dankeschön, dass du das jetzt für mich gemacht hast. Und sonst nicht wieder gesprochen drüber. Dann war er 4 Wochen im Krankenhaus und dann gingen die Operationen los, Hüftoperation, Knieoperation. Und jetzt ist er wieder im Krankenhaus, in dem Krankenhaus, in dem mein Sohn ist, weil der ist Chirurg und da ist er jetzt schon 4 Wochen. Und deswegen bin ich froh, dass ich heute mal durchgegangen bin. Und du hast ihm da sehr geholfen und das ist ja auch eine spontane Hilfsleistung gewesen. Ich wünsche ihm keine Krankheit, nichts. Ja? Ist denn trotzdem so ein geheimer Wunsch in dir, endlich frei zu sein? Nein. Nein, das nicht? Nee. Also jetzt nicht mehr. Ja? Mich haben sehr viele Leute gewarnt. Auch meine Tochter, ne? Mit der habe ich auch drüber gesprochen. Und mit dem Sohn, mit dem Medizin, die haben es ja alle mitgekriegt. Hast du ein gutes Verhältnis zu den Kindern? Ja, sehr. Ja. Ich glaube, Ruth, in all dem Unglück und der Traurigkeit, die da dein Leben in den letzten Jahren dann umgibt, ist es doch ein Trost und schön, dass du die Kinder hast. Und dass ich bin auch laufend, entweder bei der Tochter oder beim Sohn, war jetzt wieder 4 Tage beim Sohn. Ich besuche meinen Mann nicht im Krankenhaus. Ach, das machst du nicht? Nein, mache ich nicht. Der ist jetzt das 5. Mal im Krankenhaus und da habe ich von vornherein zu meinem Sohn gesagt, ich besuche deinen Vater nicht, ich rufe ihn an. Weil, also, ich würde einen halben Tag brauchen, dir zu beschreiben, was mein Mann für ein Mensch ist. Würdest du sagen? Nie laut. Und dann kam noch eine Phase dazu, wie er pensioniert war. Ich meine, er hat vorher immer schon mal gern eingetrunken. Aber dann, wie er pensioniert war, dann hat er angefangen zu trinken. Und dadurch kam auch dann der Gehirnschlag. Ja. Würdest du so weit gehen und sagen, dass du eigentlich deinen Mann hasst? Nee, also das nicht. Das nicht? Gleichgültig. Gleichgültigkeit, ja. Ich glaube, sehr gleichgültig. Es ist traurig, aber meine Kinder wissen Bescheid. Ja? Und ich bin jederzeit willkommen. Aber die Tochter und der Sohn, die haben noch nicht einmal gesagt, wir nehmen mal den Vater ein paar Tage. Ja? Das machen sie nicht. Gut, das Leben ist jetzt gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja. Und es ist auch müßig, jetzt sich da Vorwürfe zu machen. Das hat keinen Zweck. Aber weil das Thema heute gerade mal... Ist klar. Ja, aber ich sage das nochmal, weil ich glaube, dass es so wichtig ist. Und einem auch einen Halt geben kann, dass du die Kinder hast. Ne? Ja, doch. Und ein Enkelkind habe ich jetzt auch. Ja, wunderbar. Ja. Liebe Ruth, es hat mir sehr gut gefallen, mich mit dir zu unterhalten. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, aber Jürgen, noch ganz kurz. Ja. Eine Kritik muss ich noch anbringen. Ja. Und zwar liegt es schon ein ganzes Jahr zurück. Ja. Und ich sehe deine Sendung jedes Mal. Ich habe sie noch nie versäumt. War auch noch nicht krank. Ja. Und da war auch fast das Thema. Und zwar Geld für Liebe oder Liebe für Geld. Ja. Ja? Ja. Und da hast du dich mit einem 16- oder 17-jährigen Stricher unterhalten. Mhm. Und hast gefragt, wie er halt da dazu kam und so weiter. Und zum Schluss hast du dann zu dem jungen Mann gesagt, ob ihm das nicht auf den Wecker geht oder ob ihm das nicht zuwider ist, wenn er sich mit so einem alten Knacker abgeben muss. Ich hab das, du lachst jetzt, ich sehe dein Bild noch. Ja, aber du weißt auch, dass ich das wirklich nicht allgemein böse meine auf ältere Leute bezogen. Dafür, dann kennst du mich doch ganz gut, dass ich das so nicht meine. Ja, ich sehe das schon von Anfang an. Ja. Aber der Satz, der hat mich das ganze Jahr über verfolgt. Und jeden Abend, wenn ich deine Sendung sehe, erinnere ich mich wieder daran. Ne? Also, aber ich meine, die Schwulen werden ja auch alt. Ne? Ist klar. Ja. Also ich habe es wirklich nicht böse gemeint, was alte Leute angeht. Das ist dir halt schon rausgerutscht. Ja, ja, wirklich. Ne? Aber du bist aber eine sehr, sehr aufmerksame Zuhörerin. Ja, ich also Mann, Mann. Ein bisschen vorsichtiger nächstes Mal. Ein ganzes Jahr hast du das in Erinnerung gehalten. Ja, also das habe ich, ja. Und dann noch eins muss ich dich mal testen. Du bist aus Gummersbach. Ja, das bin ich. Sagt dir da Hansi Schmidt was? Ja klar, natürlich, Handballspieler. Aha. Ja klar. Also hast du den Test bestanden? Na wunderbar. Ich bin nämlich eine alte Handballspielerin. Aha. Und das war mein Schwarm. Ah ja, das wäre ja. Ein wunderbarer Mann. Liebe Ruth. Also, tschüss. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Weiter. Jetzt kann ich den Ton wieder rausdrehen. Ja, kannst du jetzt wieder machen. Okay. Tschüss. Die Petra ist dran, 27. Ja, hallo Jürgen. Hallo Petra. Hallo Jürgen. Also ich muss erst mal sagen, das war ja eine gerade traurige, aber doch auch entzückende Frau, mit der du da gesprochen hast. Ja, ja. Aber jetzt zu mir. Jürgen, ich rufe an und zwar ist ja das Thema Leben ohne Liebe. Mhm. Und ich hatte eine Kindheit ohne Liebe und mein bisheriges Leben verlief auch ziemlich ohne Liebe. Wie kam es, dass die Kindheit ohne Liebe Ganz einfach, mein Vater war Trinker und hat meine Mutter und sprich die ganze Familie so ziemlich tyrannisiert durch seinen Alkoholkonsum. Mhm. Und dementsprechend bin ich und meine Geschwister, wir sind also liebesmäßig auch von der Mutter her viel zu kurz gekommen. Mhm. Die Mutter hat sich immer auf den Vater konzentriert und immer ihm zugute sein wollen. Und wir waren halt irgendwo auch immer im Weg. Mhm. Und bei mir hat sich das damals dann auch in der Pubertät so fest gefressen, dass Männer irgendwo schlecht sind und die Frau irgendwo keinen eigenen Willen zu haben hat. Und dieses zog sich dann weiter auch, je älter du wurdest? Ja, das zog sich immer weiter und ich habe regelrecht einen Hass entwickelt auf Männer. Mhm, ich muss dazu sagen, jetzt ohne mich groß hervortun zu wollen, aber ich bin eine recht attraktive Frau und habe natürlich auch ziemlich viele Offerten gehabt. Und ich habe mit den Männern gespielt, um mich daran zu rächen, was mein Vater mir angetan hat. Und geht das bis heute so? Nein. Nein? Nein. Da ist irgendwas vorgefallen? Ja, da ist was vorgefallen. Ja, also es ist so gewesen, ich habe eine jahrelange Beziehung hinter mir und ich habe dann gemerkt, dass ich dem Mann eigentlich nur wehtue, weil je mehr er für mich getan hat und je mehr er mir näher kommen wollte, desto mehr habe ich ihn von mir weggestoßen und habe ihn also regelrecht, ja, ich sag mal so, zugrunde gerichtet. Ne? Ganz bewusst. Und habe mir eigentlich im Prinzip auch selber damit wehgetan. Ja, ja. Ne? Und ich habe dann aber gemerkt, es ist irgendwo ein Punkt erreicht, ich bin selber nicht mehr fähig zu lieben. Und habe mich dann also ein halbes Jahr in Therapie begeben. Und habe dann halt also auch durch diese Therapie dann die Ursachen festgestellt und konnte jetzt dann anfangen, an mir selber zu arbeiten. Und mir selber die Frage zu stellen, warum verhältst du dich so? Ja, ja. Und diese Therapie hat gewirkt? Die hat mir unwahrscheinlich gewirkt. So gewirkt, dass du anders dich verhalten kannst und auch anders empfindest. Ja, ja. Ich bin heute, sage ich Gott sei Dank, fähig, Liebe zu geben und auch Liebe zu nehmen. Und wenn es wirklich nur ist, dass ich mich über eine Kleinigkeit freuen kann und jetzt seit etwa einem Jahr auch glücklich in einer Beziehung bin. Rechne mal zusammen, wie viele Jahre du eigentlich vollkommen lieblos gelebt hast. Ja, so circa 24 Jahre. 24 Jahre. Ja. Und wenn du dann an die ersten, ich sage es mal, Erfolge denkst, die du selbst mit dir gehabt hast, das war doch wahrscheinlich dann ein ganz grandioses Gefühl, ne? Es war fantastisch. Also es war für mich selber, ich, ich muss irgendwie sagen, ich habe immer versucht, auch durch die Therapie, mich neben mich selber zu stellen, mich selber zu beobachten. Und ich habe das irgendwo bildhaft so realisiert, dass ich gesagt habe, ich bin eine Blume, die eigentlich zu ist, eine Knospe und jetzt so langsam doch endlich aufgeht und anfängt zu blühen. Ist vielleicht aber auch wieder so ein Beispiel, wo man wirklich nach außen gehen muss, ne? Dass man die Hilfe einer Fachberatung braucht, weil man das alleine gar nicht schafft. Ne? Nee, es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Das sind also wirklich so tiefe traumatische Erlebnisse gewesen, die so tief in mir verwurzelt waren, dass ich also gar nicht, ich habe erst dann gemerkt, wirklich, je mehr man mir Liebe entgegengebracht hat, desto mehr habe ich sie abgestoßen und habe dann festgestellt, es stimmt was nicht. Schön, dass es dir jetzt gut geht. Ja, mir geht's prima. So, und das wollte ich eigentlich auch nur erzählen. So soll es auch bleiben, Petra. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Leander ist dran, 20 Jahre. Ja, hallo. Ja, Leander, was für ein schöner Name. Mann, Mann. Naja, geht. In der Schule ist nicht ganz so witzig. Aber warum? Hänseln die Leute dich? Ach, es geht. Ich finde ihn wunderbar. Leander. Ganz poetisch. Aber egal, das ist auch nicht unser Thema. Mein Lieber, Leben ohne Liebe heißt das Thema. Ja, und zwar habe ich eigentlich so das Gefühl, dass ich irgendwie mich nicht so richtig traue. Mhm. Inwiefern? Hast du das Gefühl? Also, ja, schwer zu sagen eigentlich. Also, ich weiß jetzt erstens mal sowieso nicht, vielleicht, also ob Frauen das Richtige für mich sind. Und andererseits ist aber auch so, dass die meisten wohl nur halt so auf schnellen Sex aus sind, die man so trifft. Die Männer? Ja. Mhm. Und hast du denn mit Mann oder Frau schon mal eine sexuelle Affäre gehabt? Ja, bis jetzt eigentlich noch nicht mehr als vielleicht mal küssen, aber... Mhm. Hast du dich denn in einen Mann oder eine Frau verliebt, richtig tief schon? Mhm. Hast du? Ja. Läuft so etwas im Moment? Gibt es da jemanden? Im Moment gerade nicht. Im Moment ist... War es ein Mann? Mhm. Ja. Und? Im Moment ist es so bei einer Frau, aber... Mhm. Das sowieso irgendwie schon, da habe ich so den Eindruck, ist sowieso schon immer so da, wo es die geringsten Chancen gibt halt für mich. In die verliebst du dich dann? Ich auch gerade wieder einen Freund, ja. Das sind immer so die Glückspilze dann, die sind die verlieben. Die Unerreichbaren. Mhm. Aber klar ist, dass du dir im Unklaren noch bist, ob du homosexuell bist, heterosexuell, bisexuell, ist dir noch nicht so klar. Auf jeden Fall gibt es da aber eine Ambition zu Männern durchaus. Mhm. Ja. Ja, aber also so die... Als du das letzte Mal in einen Mann verliebt warst, erzähl das mal, wie das war, in einen Jungen. Ja, es war halt auch so irgendwie... Erst dachte ich nur, mein Gott, was ist jetzt eigentlich los? Aber dann habe ich so irgendwann gedacht, naja, es könnte halt sein, dass ich mich dann doch schon verliebt habe. Mhm. Auch jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe. Hast du es ihm gesagt? Nee. Warum nicht? Ja, es waren halt auch immer andere da und der schien sich ja nicht so fürchterlich für mich zu interessieren. Mhm. Und naja, andererseits, also wollte ich eigentlich auch nicht so direkt halt Sex unbedingt. Mhm. Mhm. Ist klar, natürlich, ja. Also ist jetzt die erste große Frage zu klären, in welcher Richtung du so tendierst. Ne? Wobei das gar nicht groß geklärt werden muss. Es muss einfach was geschehen. Es muss einfach was erlebt werden, ne? Mit Mann oder mit Frau. Und das geht nur, wenn du dich da auch ein bisschen mehr traust, dass du dann auch an die Leute herangehst und durchaus, wenn ein bisschen auch vielleicht vorweggegangen ist an Flirten oder weiß ich was, dass man sich das auch gegenseitig und dass du das denen auch gestehst dann. Auch wenn du eine Abfuhr bekommst. Schwer, weiß ich, aber nur so kann man sich rantasten, ne? Wenn man nur ganz schüchtern immer in der Ecke sitzt und hofft und guckt und hofft und guckt, passiert nichts. Naja, aber also wirklich die Angst, die ich eben habe, ist dann einfach so, dass die andere Person dann auch enttäuscht ist irgendwo, weil ich ja nicht unbedingt halt gleich mit ihnen in die Kiste steigen will. Ach, weißt du, wer gleich mit dir in die Kiste steigen will, der ist es eh nicht wert. Ich wünsche dir jemanden, der dich erstmal so kennenlernen möchte und nicht gleich mit dir Sex haben möchte. Mein Lieber, es ist die Sendung gleich zu Ende. Geh mal ein bisschen ran an die Leute und lass dich auf Sachen ein. Probier dich aus, in beiden Richtungen. Ja. Viel Glück, alles Gute. Danke. Tschüss, Leander. Ciao. Das war's für heute. In der Technik Annette Bastian. Morgen haben wir offenes Talkradio, freie Themen. Ich freue mich auf euch. Punkt 1 Radio 1 Live, Punkt 1 WDR Fernsehen. Bye bye, schöne Nacht.